Der Frühling zieht in Deutschland ein und mit ihm auch der Jörn aus dem Norden. Und die Dotti aus dem Süden. Moin. Hallo zur 22. Episode. Wie geht's dir? Blendend. Blendend. Wir hatten einen fantastisch sommerlichen, also einen frühlingshaften Tag heute mit ganz viel Sonnenschein. Und so wie man sich das eigentlich wünscht, besser kann es eigentlich kaum laufen. Oh, das ist jetzt fies. Bei mir vor der Haustür liegen noch ungefähr 40 Zentimeter Schnee. Und von Frühlingsdüften ist hier noch gar nichts zu merken. Ach, bei uns hier in Husum im Schlosspark, da sind schon die ersten Krokusse raus. Also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am kommenden Wochenende ist das Krokusblütenfest. Großes Fest bei uns in der Stadt mit ganz viel Tamtam anlässlich eben der Krokusblüte, über die wir ja auch schon seit, ich glaube, mittlerweile 2 Jahren sprechen, dass ich da mal hin will. Und jetzt wohne ich ja 3 Minuten entfernt. Das heißt, jetzt komme ich auf jeden Fall mal dazu. Ja, jetzt kommst du nicht mehr drum rum. Jetzt musst du hingehen und natürlich Fotos machen für uns. Selbstverständlich. Okay. Du warst aber auch unterwegs, habe ich gehört. Du warst im Podcamp und zwar in Essen war das, glaube ich, oder? Richtig, genau. Da habe ich mich mal blicken lassen. Das waren 1,5 sehr coole Tage, das muss man einfach sagen. Was hast du denn alles erlebt oder wen hast du getroffen von unseren Podcast-Kollegen? Ach du liebe Zeit, hoffentlich vergesse ich jetzt keinen. Also Martin Rützler habe ich getroffen, Stefan Proksch, Johannes ohne Kuh, also hier der Spielleiter von Puerto Partida, von Hutten vor 100, da war der Luis da, die beiden Heißluftdampfer-Kapitäne, der Butler war auch da, die Hoxillas. Methodisch inkorrekt. Also die Creme de la Creme der deutschen Podcast-Landschaft. Ich habe bestimmt 1000 vergessen. Also wir waren alles in allem, ich glaube, also über 60 Leute. Das war schon ziemlich cool. Sehr puschelige Stimmung, sehr angenehm. Alle total nett. In einer ganz, ganz coolen Atmosphäre zwischen wir unterhalten uns einfach lose so ein bisschen und so einer gewissen Arbeitsatmosphäre, lass mal irgendwie zielgerichtet irgendwas diskutieren, wie geht das, wie muss man, auf was muss man achten und was, wie kann man irgendwas besser machen. Also das war schon ziemlich cool. Das wäre nämlich gerade meine Frage gewesen. Konntest du auch tolle Gespräche führen mit den Einzelnen? Und wenn ja, worum geht es denn in solchen Gesprächen eigentlich? Na, das sind halt so ganz normale Offline-Gespräche, so, man weiß ja im Prinzip schon eine ganze Menge über den anderen jeweils, wenn man sich halt so vom Podcast oder überhaupt aus dem Internet kennt, hat man ja zumindest das Gefühl, jemanden zu kennen. Und dann spricht man halt über allen möglichen Kram. Also mit Martin Rützler zum Beispiel habe ich mich lange darüber unterhalten, was meine Motivation fürs Podcasten ist, weil er halt gesagt hat, dass ich als jemand, der vom Berufswegen her die ganze Zeit mit Sachen aufnehmen und sprechen und schneiden und so weiter zu tun hat und auch Audio veröffentlichen, dass er es ganz spannend findet, dass ich dann trotzdem auch noch podcaste. Und das also auch noch weitertrage. Darüber haben wir lange gesprochen. Was und hast du ihm da geantwortet? Dass es halt für mich einfach eine andere Qualität hat, zu podcasten. Denn das ist halt wirklich Hobby. Und hier im Podcast kann ich halt ganz anders, in einer anderen Form über die Themen sprechen, die mich interessieren, als ich das beruflich tun kann. Denn im Radio sind wir halt einfach zeitbegrenzt. Da habe ich nicht annähernd so viel Zeit. Andererseits ist es aber auch so, dass ich im Radio einen ganz anderen Anspruch daran habe, was ich audiomäßig so mache. Was also die Tonqualität, die Schnittqualität, die Recherchedauer und so weiter angeht. Das hier ist halt einfach ein bisschen, ja, Podcasten ist halt einfach ein bisschen quatschen, sich mit netten Leuten unterhalten und irgendwie so ein bisschen für Unterhaltung sorgen und Radio, das ist halt ja der professionelle Teil. So, das ist eben, ja, da muss ich halt informieren und da muss ich mich an ganz bestimmten, sehr hochgehängten Standards messen lassen und das ist halt was völlig anderes. Mhm. Und was gab es für ein Drumherum, für ein Programm noch? Ich glaube, abends hat auch noch eine Band gespielt, habe ich gehört. Ja, es gab sogar zwei Bands. Eine so ein bisschen im Hillbilly-Style. Die fand ich persönlich ganz cool, weil die so ein bisschen so geklungen haben wie die Intro-Musik von meinem eigenen Podcast. Also das waren halt so einer mit einem großen Kontrabass und der andere hatte, weiß ich nicht, irgendein anderes Instrument, wahrscheinlich eine Gitarre. Ich komme nicht mehr drauf. Und dann hatten sie noch eine Frau dabei bei einigen Songs, die sie sozusagen spontan rekrutiert haben, weil die halt im Bekanntenkreis von den beiden rumschwirrte und oder daher kennen sie die und die war halt sowieso zufällig in der Stadt. Und dann haben sie gesagt, Mensch, komm doch mit, wir haben da einen Auftritt und könnte ja lustig werden. Und das, wie gesagt, ich fand's ziemlich cool, was die gemacht haben. Aber das kam trotzdem nicht ganz so gut an bei den Leuten. Also das war halt so der Deal, die spielen und jeder, der möchte, kann sich das angucken und was in den Hut schmeißen. Und offenbar hat da aber niemand oder fast niemand was in den Hut geschmissen. Also ich weiß, dass ich was reingetan habe. Von daher war es auf jeden Fall nicht keiner. Aber die sind da wohl ja mit so gut wie nichts rausgegangen. Und die Leute hatten auch mehr Interesse daran, zusammenzustehen, zu quatschen, als da wild zu feiern. Also das war schon eher so, und das war auch mein Anspruch ja an das Wochenende. Ich wollte da hingehen, um Leute kennenzulernen, die ich halt so aus dem Podcasten kenne oder nur vom Hören kenne. Und ich wollte mich mit denen unterhalten und mich mit denen austauschen. Das hat für mich hervorragend funktioniert, weil ich einfach einen Mordspaß hatte. Auch gerade mit Stefan und mit Johannes, das war wirklich witzig und auch sehr, sehr nett. Aber da blieb dann halt wenig Zeit für die Bands. Und die zweite habe ich mir schon gar nicht mehr angeguckt. Die haben so ein bisschen Depeche Mode-mäßig gespielt. Und das, also da ist das Original schon nicht mein Fall. Das war halt einfach nicht meine Musikrichtung. Und da muss ich mich da auch nicht hinsetzen oder hinstellen. Also würdest du sagen, dass die Musik jetzt überflüssig war bei so einem Event, oder? Ja, auch überflüssig, so weit würde ich fast gar nicht gehen. Aber also es kam halt nicht an. Ich glaube, dass bei der Veranstaltung einfach die kritische Masse nicht groß genug war. Also es gab ja Leute, die auch die Band hören wollten und die da auch richtig Spaß mit hatten. Aber es waren halt nur irgendwie 5 oder 6. Und die anderen, die haben sich halt entweder auch zum Teil in dem Saal mit der Bühne in Gruppen zusammengestellt oder halt ganz woanders aufgehalten und haben sich halt unterhalten. Also wenn jetzt das Ding irgendwie, sagen wir mal, 10, 20 Mal so groß wäre, dann gäbe es auch eine kritische Masse von Leuten, die sagen, hey, geile Party, lass mal da hingehen und tanzen. Aber so, ja gut, wenn man es so hart formulieren möchte, dann ist vielleicht doch überflüssig das richtige Wort. Es war halt, ich glaube, es war ein bisschen zu groß gedacht für das, was dann am Ende da war. Mhm. Ja, ich überlege gerade, wie ich das so sehen würde, warum ich auf so ein Event gehen würde. Wahrscheinlich auch, um mich mehr mit den anderen zu unterhalten und vielleicht eine eigene Party zu machen und es da recht lustig zu haben. Und ob ich dazu eine Liveband bräuchte, ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht. Ich habe es gerade im Kopf gehabt, weil ja im Sommer wieder in Almke, findet es im Almke statt? Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Ort schon feststeht, wieder dieses Podcaster-Treffen stattfindet und da haben ja unsere Kollegen in den letzten Jahren immer ein bisschen darüber berichtet und das klang so unterhaltsam und nett und so kuschelig, dass ich mir überlegt hatte, da hinzufahren, aber es passt mir leider vom Termin her nicht. Und jetzt habe ich gerade so ein bisschen überlegt, als du erzählt hast, ob das für mich in Frage käme. Ich glaube, ich würde dann auch lieber abends gemütlich um ein Lagerfeuer oder sonst was drumherum sitzen und mich ganz locker mit den Kollegen unterhalten, aber so eine Live-Musik bräuchte ich, glaube ich, nicht. Naja, der Gedanke, den fand ich schon eigentlich ganz, also ich kann schon verstehen, warum sie da auch eine Band hin organisiert haben, weil möglicherweise ist es ja einfach so, wenn du 8 bis 10 Stunden dich nur ausgetauscht hast und auf möglicherweise auch einem gewissen Niveau, so mit Mitdenken und nochmal irgendwie eine Idee entwickeln und sowas, dann bist du vielleicht irgendwann auch einfach kopfmäßig so erschöpft, dass du vielleicht einfach nur noch ein bisschen Musik hören möchtest und gar nicht mehr groß, ja, groß Lust hast, dich irgendwie noch zu unterhalten. Vielleicht war das der Gedanke, ich unterstelle das einfach mal. Und insofern, das könnte ich schon auch verstehen. Es ist halt nicht aufgegangen, die Idee. Und zum Podcamp nur noch kurz der Hinweis, der Termin steht schon fest, das ist die erste Augustwoche, da irgendwo zumindest, aber der Ort noch nicht. Ach, das war beim Podcamp, wo der Ort noch nicht feststand. Und Podstock, ach, Entschuldigung. Das Ding, was? Podstock. Das ist das, was in Almke letztes Mal war. Und Podcamp richtig, war das, was in Essen ist. Also ich komme da auch ständig durcheinander. Stimmt, ja, genau. Also ich habe vorhin vom Podstock gesprochen, wo ich gerne hingewollt hätte, ja. Ja, ich hatte mich da auch drauf gefreut, dieses Jahr teilzunehmen. Es liegt halt genau in der Woche, in der auch Wacken ist, also auch genau in der, an den Tagen, wo das Festival selber stattfindet. Und das ist halt für mich die, die arbeitsreichste und auch verdienstreichste Woche des ganzen Jahres. Und da kann ich halt nicht weg. Das geht nicht. Ja, und ich hatte gehofft, dass es vielleicht über den 15. August hinweg stattfinden würde, weil da haben wir ja in Bayern Feiertag und dann hätten wir die lange Anfahrt mit einem verlängerten Wochenende krönen können, aber das war leider auch nicht der Fall und deswegen sind wir dieses Jahr auch nicht dabei, vermutlich. Schade eigentlich, aber naja. Trotzdem, du warst trotzdem fleißig unterwegs, du warst ja nicht nur im Essen, sondern auch auf Helgoland. Ja, das war jetzt die Dienstreise für dieses Jahr. Also wir sind ja ein NDR-Studio, das heißt im Prinzip Dienstleister für alle NDR-Wellen, aber die meisten Beiträge bei uns abnimmt, ist eben die Welle Nord, das Regionalprogramm für Schleswig-Holstein. Und da gibt es eine Serie, die heißt Top Schleswig-Holsteiner, wo also in alle 1128 Städte und Gemeinden von Schleswig-Holstein zweimal in der Woche Reporter gehen und ein tollen Typen, einen bunten Hund aus dieser Gemeinde porträtieren. Und ja, jetzt sind wir halt heute, am 9. März waren wir bei Helgoland angekommen im Alphabet und dementsprechend musste ich also dahin. Und welchen Typen hast du dann porträtiert? Das war eine Frau, die unter anderem 5 Geschäfte betreibt auf Helgoland, die außerdem auch noch sich dafür stark gemacht hat, dass es wieder ein Kino gibt auf der Insel, die also auch maßgeblich daran gearbeitet hat, dass es das Hochseekino gibt. Das ist ein ganz kleines Kino mit 32 Sitzplätzen, wo aber trotzdem sehr aktuelle Filme laufen. Also die haben auch Deadpool im Programm gehabt, der jetzt ja gerade erst rausgekommen ist. Und ja, das ist halt jemand, so eine Machertype, eine starke Frau, das ist ja auch immer so ein Ding. Normalerweise haben wir bei dieser Serie ist eigentlich so, dass da mehr Männer vorgeschlagen werden und da bin ich immer ganz froh, wenn es dann auch mal eine Frau gibt. Und das war sehr nett, sehr angenehm, ein schönes Gespräch und das ist dann halt immer so, Helgoland ist ja nicht ganz so einfach. Das ist also immer mit ein bisschen Reisekosten verbunden. Und dann sagt der Sender halt, okay, dann bleibst du halt dann noch ein bisschen länger da und machst dann dafür noch ein bisschen mehr auf der Insel. Also nicht nur diesen einen Termin, sondern halt mindestens 2. Und ja, dann habe ich mich noch mit ein paar anderen Leuten getroffen. Unter anderem mit einer Frau, die sich sehr dafür einsetzt, dass das Helgoländische, also das ist so ein Dialekt des Friesischen, dass das erhalten bleibt. Das ist nämlich eine Sprache, die gerade dabei ist auszusterben. Es gibt jetzt noch ungefähr 70 Leute, die aktiv Halunder sprechen. Und ja, das ist dann, es gibt halt diese eine, die zumindest versucht, das in der schriftlichen Form festzuhalten und irgendwelche Geschichten und Anekdoten zu sammeln, damit das eben nicht ganz ausstirbt. Das ist leider ein bisschen schwierig, weil das Friesische insgesamt mehr eine gesprochene Sprache ist und das ist, da wurde dann halt irgendwann mal eine Schriftform zu entwickelt, aber auch das ist unter den Friesen ziemlich umstritten, was da jetzt das Richtige ist und was nicht. Aber naja, das ist halt dann das Einzige, was so ein bisschen bleibt, das Schriftliche. Wer schreibt, der bleibt. Und der dritte Termin in meinem kleinen Ausflug, das war dann in die Bunker von Helgoland. Helgoland ist ja durchlöchert wie ein Schweizer Käse, weil das schon zu Kaiserzeiten als Festung ausgebaut worden ist, das Ding. Und die Nazis haben da noch ein bisschen was draufgesattelt. Also ich habe jetzt die Zahl gerade nicht so hundertprozentig im Kopf. Ich glaube, es sind ungefähr 18 Kilometer Bunkergänge im Felsen von Helgoland. Und wenn man sich überlegt, dass die Insel gerade mal 0,7 Quadratkilometer groß ist, der Typ vom Bunkermuseum hat das sehr schön zusammengefasst. Er sagt, jeder Hersteller von Schweizer Käse guckt da neidisch hin. Und da habe ich mich eben so ein bisschen durchführen lassen, auch in einen Bunker, der öffentlich nicht zugänglich ist, und werde darüber dann den nächsten Beitrag machen. Ist der Beitrag dann nur eine Audiodatei oder hast du da auch gefilmt? Nee, das war fürs Radio. Ich hatte zwar mir vorgenommen, auch ein paar Fotos zu machen, aber ja gut, der Zivilschutzbunker, durch den man sich auch öffentlich durchführen lassen kann, das ist halt ein langer Spritzbetongang mit Bänken in der Ecke, das war jetzt nicht so spannend. Und dieser nicht öffentliche Bunker, das ist halt, ja gut, das ist halt sehr kahl und sehr dunkel und sehr feucht. Also erstmal ist mir da immer die Brille beschlagen, weil es auch so warm war. Das wäre also mit der Linse von der Kamera genauso passiert. Und dann gibt's da halt einfach mal nichts zu sehen, weil da nichts drin ist. Das ist halt einfach nur ein leerer Raum. Und wenn du da jetzt ein Foto von machst, dann denkst du dir so, ja gut, und jetzt? Von daher war das jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend. Und deswegen gibt's da auch leider keine Fotos. Und es wird auch keine Filmaufnahmen geben. Und eine Kollegin vom Fernsehen hatte schon gesagt, Mensch, wenn das cool ist, dann sag mal Bescheid. Ja, es ist cool, das mal zu sehen. Aber es ist halt ja vom Bild her nicht so wahnsinnig abendfüllend. Ich dachte, du schreibst vielleicht auch einen Bericht darüber. Und ich habe jetzt schon oft gesehen, dass Berichte gerne mit so kleinen Videoschnipseln untermalt werden. Finde ich ganz spannend, das so zu verarbeiten. Jetzt hatte ich die Hoffnung, dass man vielleicht ein paar Bilder oder bewegte Bilder von diesen Bunkern sieht, weil das stelle ich mir wahnsinnig spannend vor. Ich liebe ja sowas ungemein, ja. Also ich kann es auch nur jedem empfehlen, der auf Helgoland ist, einfach mal da vorbeizugehen und zumindest diese öffentliche Bunkerführung mitzumachen. Also das ist jetzt wie alles auf Helgoland nicht gerade billig. 8,50 € für etwas mehr als eine Stunde. Und dann muss man auch eine Gruppe von 10 Personen sein, damit das überhaupt stattfindet. Aber was sie da zu erzählen haben, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und wenn man sich anguckt, dass nur dieser kleine Teil, den sie jetzt also für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben, der also auch nicht verschüttet ist. Helgoland wurde ja nach dem Ende des Krieges als Bombenabwurfziel gebraucht. Also die Briten haben da ja richtig Schießübungen gemacht und haben dann auch relativ schnell die bis heute eine der größten nicht-nuklearen, von Menschen verursachte Explosionen zustande gebracht, den sogenannten Big Bang, weil sie gesagt haben, diese ganzen Bunkeranlagen von den verdammten Deutschen, die soll es nicht mehr geben, die sollen nicht mehr in der Lage sein, das jemals wieder militärisch zu nutzen. Und dann wollten sie die halbe Insel sprengen. Und sie haben da sehr, sehr viel Sprengstoffe benutzt und haben es aber nicht so ganz hinbekommen. Da ist halt nur ein bisschen was eingestürzt, aber und ein Teil der Insel ist dadurch auch kaputt gegangen. Also das ist ja dieser rote Felsen, der so rechteckig aus dem Wasser ragt. Und die Form der Insel hat sich ein bisschen verändert, aber im Wesentlichen ist die komplett intakt geblieben. Okay, ich wollte dich vorhin nicht unterbrechen. Jetzt würde mich aber noch interessieren, die Leute, die du da interviewst, sind das gebürtige Insulaner oder können das auch Zugereiste sein? Teils, teils. Also ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, die Top-Schleswig-Holsteinerin, sie ist gebürtige Helgoländerin, genau, und die andere mit dem Halunder, die ist vor 40 Jahren hingezogen. Also das ist, genau. Cool, das finde ich sehr spannend, wenn man auf solche Menschen trifft und die mal interviewen darf. Das würde ich gerne für meinen Podcast auch machen, aber da bin ich zu schüchtern. Und du hast ja einen offiziellen Auftrag von deinem Arbeitgeber, das ist ja das Tolle. Ja, gut. Also die Helgoländer sind ziemlich offen eigentlich. Also man kommt mit denen eigentlich recht gut ins Gespräch. Natürlich ist es einfacher, wenn man erzählen kann, hallo, guten Tag, ich komme vom Radio, weil man sich darunter eher was vorstellen kann. Ich glaube, dass es gar nicht so sehr das Problem wäre, jemanden mal zu interviewen, sich mit jemandem zu unterhalten. Ich glaube, das ist eher so die Hürde, zu erklären, warum da jetzt ein Mikrofon mitlaufen soll und was dann damit passiert. Geht aber trotzdem bestimmt. Hast du das öfters, dass die Leute sich dann hinterher beschweren, so habe ich das gar nicht gemeint oder ich möchte jetzt doch nicht, dass das ausgestrahlt wird? Gibt es sowas? Ja, das kommt schon mal vor. Also ich habe mal irgendwann vor ein, zwei Jahren oder sowas, als Schleswig-Holstein einen neuen Tourismus-Slogan bekommen hat, da habe ich mit der Leiterin einer Tourismusorganisation an der Nordseeküste telefoniert, was sie davon hält. Und die hat sich sehr deutlich dazu geäußert, dass sie das also eher doof findet, diesen Slogan, und gesagt, dass sie also mit Sylt schon eine relativ starke Marke in ihrem Portfolio hat und dass sie deswegen jetzt davon ausgeht, dass sie diesen Slogan nicht verwenden wird, um ihre Region zu bewerben, weil sie es für Quatsch hält und auch für rausgeworfenes Geld. Das hat sie mir am Telefon so gesagt in dem Gespräch und ich habe halt bin davon ausgegangen, also uns war beiden klar, dass es ein Interview ist. Ich habe das so notiert und habe sie dann damit auch zitiert und das fand sie im Nachhinein nicht so toll, weil sie halt gesagt hat, naja, also nichtsdestotrotz muss sie mit den Leuten, die das entwickelt haben, ja zusammenarbeiten und die sollen ihr ja auch Fördergelder geben für ihren Kram, den sie macht. Deswegen wäre es schon schön, wenn ich sie damit jetzt nicht in der Form zitieren würde, sondern das ein bisschen abschwächen könnte. Das gab's schon, aber das ist, glaube ich, auch, also ist zumindest das eine, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ich erinnere mich jetzt nicht direkt, dass das nochmal in einem anderen Zusammenhang vorgekommen wäre. Und wenn, dann ist es halt, also man kann es ja in aller Regel, kann man es ja argumentieren. Also ich denke mir nichts aus, ich behaupte ja nicht einfach irgendwas, sondern dann ist das halt, ich telefoniere mit jemandem, stelle meine Fragen und die Antworten stenografiere ich so mit. Und natürlich ist nie ausgeschlossen, dass ich irgendwas falsch verstehe oder in einen falschen Zusammenhang bringe, gedanklich. Das kommt ja auch mal vor im Gespräch, dass man jemanden, dass man irgendwas falsch zuordnet. Und wenn so ein Fehler passiert, ja klar, muss ich auch dafür gerade stehen. Aber wie gesagt, ich erinnere mich nicht, dass das häufiger vorkommt. Aber wenn es vorkäme, dann wäre natürlich Kritik auch berechtigt und dann würde ich es auch korrigieren, klar. Also den Satz falsch verstehen möchte ich jetzt gerne für eine Überleitung nutzen, denn falsch verstanden hat eine Frau wohl einen Mann, der auf Durchreise in Memmingen gelandet ist. Da habe ich nämlich eine kleine lustige Geschichte jetzt mitgebracht. Du bist, glaube ich, auch darauf aufmerksam geworden. Du hast es irgendwo gelesen. Und genau. Mich hat das ein bisschen gewundert, dass das so weit hoch in den Norden gedrungen ist. Ja, bitte, das ist ja aber auch eine so fantastische Geschichte. Aber erzähl mal. Okay, ja. Also der Geschäftsmann Johannes Leichtle, der war, glaube ich, aus Stuttgart, war auf Durchreise und ist dann auch in Memmingen gelandet. Und der ist Veranstalter von Großevents. Und als er die schöne Stadt so gesehen hat, hat er sich gedacht, hier könnte er ja mal ein Event veranstalten und hat eine Passantin nach dem Weg zum Rathaus gefragt. Und die schickte ihn dann erstmal quer über den Marktplatz. Und dann hat der gute Mann einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat nämlich dann mal nachgehakt, ob der Marktplatz auch der größte Platz der Stadt sei. Und das kam dann der Frau doch sehr verdächtig vor und sie hat dann die Polizei informiert und hat dann dort gesagt, was ihr passiert ist. Und sie hat dann auch vermutet, dass der Mann mit diesem seltsamen fremden Dialekt vielleicht ein Terrorist sein könnte, der womöglich einen Bombenattentat planen würde. So großartig. Und diese Annahme hat natürlich die Polizei ernst genommen und sie haben diesen Mann dann beobachtet bei seinem Spaziergang. Und als er dann irgendwann in sein Auto gestiegen ist, haben sie ihn dann festgehalten, bevor er die Stadt verlassen konnte. Und er musste wohl, so habe ich gelesen, das Auto mit erhobenen Händen verlassen. Und die Polizei hat ihn dann durchsucht und auch das Auto durchsucht, hat im Kofferraum verdächtige Dinge entdeckt. Unter anderem zum Beispiel ein Starkstromkabel, was ja auch nicht eigentlich jeder mit sich führt. Und was war noch drin? Ach so, eine Tüte mit einem metallischen Gegenstand. Und da haben sie dann gesagt, er soll mal diese Tüte bitte öffnen. Und da kam heraus, dass da das Raclette seiner Mutter mit auf der Rückbank lag. Und dann muss noch eine Tüte gewesen sein. Und da haben sie dann auch gefragt, und was ist das? Und da hat er geantwortet, ein Wildschwein. Und er hat ein filetiertes Wildschwein führte er in seinem Auto mit. Und da habe ich echt einen Lachanfall gekriegt, als ich das gelesen habe. Das ist so eine tolle Geschichte. Und das zeigt mal wieder, was dieser ganze Sicherheitsfu mit uns so macht. Ne? So, also wenn man am Flughafen steht oder am Bahnhof und da steht irgendwo eine Tasche rum, dann machst du ja schon irgendwie auch instinktiv einen Bogen drumrum. Und jetzt kommt dann ein Tourist, ein Fremder in eine Stadt und fragt einfach nur eine völlig unverfängliche Frage ja letztlich. Und dann passiert sowas. Also es ist eigentlich ein bisschen traurig, aber andererseits ist es auch wahnsinnig witzig. Ja, genau. Wobei ich schon sagen muss, wenn man ein bisschen aufmerksam ist und haben ja in der letzten Episode darüber gesprochen, dass ich die Polizei eben nicht mehr verständigen würde in vielen Fällen, weil ich einfach das Vertrauen verloren habe. Aber andererseits ist es ja schon wichtig, ein bisschen die Augen offen zu halten und darauf zu achten, was in seiner Umgebung passiert. Wie oft wird einfach weggeschaut, wenn irgendwas in der Nachbarschaft passiert, was nicht ganz in Ordnung ist. Und deswegen finde ich eigentlich, ja, ich tendiere eigentlich schon eher dazu, das richtig zu finden. Wobei man natürlich nicht weiß, wie sich das hochgeschaukelt hat oder wie jetzt dieser Veranstalter das jetzt ein bisschen dargelegt hat. Ich könnte mir vorstellen, bei uns Allbayern, wir sind ja doch relativ, ja, haben so eine stoische Ruhe, sage ich jetzt mal. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt alles ein bisschen überspitzt dargestellt worden ist in den Zeitungen und in den Medien. Naja, aber andererseits, denken wir mal an die Polizisten, die da jetzt gerufen werden oder geschickt werden. Da kriegst du den Funkspruch und da heißt es, fahrt mal dahin und guckt euch mal das Auto an. Der Mann da drunter steht unter Terrorverdacht oder wie? Und dann, ich glaube schon, also die Nummer, dass er mit erhobenen Händen aussteigen musste, das glaube ich sofort. Und ja, also da muss man halt einfach dann, ja, auf gucken, dass, also es könnte ja sein, dass der tatsächlich irgendwie was unter der Jacke hat. Und dann möchte sich ja, also in die Situation willst du ja als Polizist gar nicht kommen, dass du dann erst noch zur Waffe greifen musst, während du schon in Deckung hechtest, sondern dann ziehst du sie halt gleich. Aber weiß ich auch nicht. Ja, aber ich denke, wenn sie den schon eine Weile beobachtet haben und dann, ja, ich glaube da jetzt nicht so dran, dass das so ein Riesenakt war. Wir werden jetzt nachher ja noch zu einer anderen Sache kommen, das war ja wesentlich heftiger. Da glaube ich mir dann, da gibt es ganz andere Dinge, wo man vielleicht anders reagiert und wo die Polizei auch anders reagiert. Das hat sich jetzt doch ziemlich, ja, ich weiß es nicht. Ich war ja nicht dabei, aber ich habe da jetzt nicht so viel Bedeutung zugemessen, glaube ich. Ja, aber wenn der jetzt beobachtet wird, also einfach, man beobachtet ja nicht objektiv, sondern wenn jemand zu dir sagt, hey, guck mal der da, ich glaube, der hat was eingesteckt. Der ist doch irgendwie komisch, verdächtiger Typ. Dann guckst du den schon ganz anders an. Und wenn man jetzt jemanden beobachtet, von dem die Zentrale sagt, dass das möglicherweise ein Terrorist sein könnte, dann ist es scheißegal, was der macht. Dann ist jedes Foto, das der macht, verdächtig. Dann ist jeder Blick über die Schulter verdächtig. Selbst wenn der einfach nur über die Straße gehen will und sich versichert, dass da auch wirklich keiner kommt ums Eck, der ihn vielleicht überfahren könnte, so am Zebrastreifen oder was. Dann dreht er sich aber in dem Moment um und dann denkt man so, hat er uns jetzt bemerkt? Also ich bin da so ein bisschen, naja. Ja, ich weiß, was du meinst. Mir geht es so immer, wenn ich mit einer Tasche oder mit einer großen Tasche oder mit einem Rucksack oder so in einen Laden gehe, dann habe ich auch immer so das Gefühl, mich würde jetzt jeder beobachten, nur weil ich so eine große Tasche dabei habe, ob ich jetzt vielleicht was einstecke und klaue. Ja, siehst du. Das ist auch sowas. Du glaubst dann, jeder, der jetzt dich anguckt oder ums Eck kommt, das ist ein Kaufhausdetektiv und der guckt jetzt, warum du so jetzt hier lang schleichst und den Rucksack auf dem Rücken hast oder so. Also man bildet sich dann schon viel ein. Da könntest du recht haben, da sprich ich dir zu. Und vor allem, warum guckt der mich jetzt gerade so an? Und der denkt sich auf der anderen Seite, was ist denn mit der los? Warum guckt die mich so merkwürdig? Warum guckt die sich so nervös um? Da bleibe ich mal dran. Ja, so, und zack, liegst du irgendwie mit gespreizten Armen auf dem Boden und wirst durchsucht. Ja, okay. So. Ja, vielleicht war es doch nicht ganz so harmlos. Man weiß es nicht. Könnte ja aber trotzdem sein. Spannende Geschichte. Was war das andere? Ich habe da nur die Schlagzeile gelesen. Ja, die Schlagzeile, die war ja unter anderem auch in der Bild, glaube ich, gell? Da stand ja irgendwas von, wie hieß die Schlagzeile? Irgendwas mit Wunder? Keine Ahnung. Kugelwunder, glaube ich. Ja, irgendwas mit Kugelwunder hat jedenfalls die Bild-Zeitung das Ganze tituliert. Und was ist da vorgefallen? Also es geht um eine Familientragödie in Westerheim. Das ist ein kleiner 2000-Seelen-Ort, glaube ich, im Unterallgäu. Und da hat ein 88-jähriger Mann seinen 65-jährigen Sohn erschossen. Und das Ganze hat sich so zugetragen, es war also noch ein weiterer Mann beteiligt, ein 42-jähriger entfernter Verwandter von den beiden. Und dieser Verwandte ist auf den Hof gekommen und hat aus der Garage wohl einige Gegenstände rausgenommen. Wie weit das mit den Besitzern abgesprochen war oder nicht, das habe ich jetzt nicht rausfinden können. Das stand auch nicht in der Zeitung. Jedenfalls muss dann der 88-Jährige irgendwann rausgekommen sein und hat auf den 42-Jährigen geschossen. Doch, der hatte wahnsinnig viel Glück, denn der Schuss wurde von seinem Smartphone abgefangen, das sich in der Brusttasche befunden hat. Und der zweite Schuss, der ist am Schlüsselbund abgesplittert, den Krass. er irgendwo in der Hosentasche drin hatte. Ja, Zwei, das also Dumme nur. zwei solche Glücksfälle sind natürlich, also einer hätte ja schon gereicht, um das als Wunder zu titulieren, aber zwei von der Sorte, das ist schon beeindruckend. Ja, wie es dann allerdings weitergeht, ist natürlich dann heftig, denn es muss dann noch weitergeschossen worden sein. Jedenfalls wurde dann der Sohn des 88-Jährigen tödlich getroffen. Also der ist da bei der ganzen Sache ums Leben gekommen. Und die Polizei hat dann die Ermittlungen aufgenommen und da hat sich unter anderem herausgestellt, dass der 88-Jährige in einem Sportverein war, also in so einem, wie heißt das, Schuss, na? Sportschütze. Sportschütze, genau. Er war Sportschütze und hatte die Pistolen berechtigterweise. Der durfte also damit umgehen. Ist natürlich besonders tragisch, dass dann sein eigener Sohn dabei ums Leben gekommen ist. Naja, das ist halt ja ein Drama, eine Tragödie. Kann man dann auch wieder die ewige Frage danach aufwerfen, ob das jetzt richtig und sinnvoll ist, dass man Waffen zu Hause lagert oder haben Ja. darf. Ob das nicht besser wäre, wenn eben auch Sportschützen ihre Klamotten im Vereinsheim in einen entsprechend gesicherten Tresor einschließen müssten. Ja, das sind so ein bisschen texanische Verhältnisse, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, vor allem, weil der Mann ja auch bei klarem Verstand war und eigentlich ein sehr ruhiger und besonderer Mensch gewesen sein soll. Es soll nie Ärger gegeben haben in der Nachbarschaft. Es soll ein sehr umgänglicher Mensch gewesen sein. Und wenn dann auch solche Leute da plötzlich irgendwie austicken und auf andere Menschen schießen, egal was da im Vorfeld gelaufen ist, ob da ein Streit vorangegangen ist oder ja, irgendwas an dem Tag schiefgelaufen ist, ist ja egal, aber man greift nicht zur Waffe und zielt auf andere Menschen. Das geht einfach nicht. Und ja, wenn der auch noch Sportschütze ist und eigentlich weiß, wie er damit umzugehen hat, ja, nicht schön. Ja, dann, das ist dann auch immer die Frage, ja, weiß ich nicht. Also, ich habe gerade noch so den Vergleich zu Jägern oder so im Kopf gehabt, aber das ist ja was völlig anderes. Weil ich glaube, dass bei Jägern einfach ein anderer Grad von Verantwortungsbewusstsein da ist und auch auf die Gefahr hin, dass ich es mir jetzt mit Sportschützen vollends verleide. Ich war mal vor Jahren. Ich habe neben der Schule früher für eine Lokalzeitung geschrieben und da musste ich mal zum Vogelschießen. Und das hat mich eigentlich, ich möchte fast sagen, traumatisiert, weil das war, weiß nicht, es war ein Samstagvormittag, Samstagnachmittag, also irgendwie so um die Mittagszeit, sagen wir mal. Ich habe es jetzt nicht mehr, die genaue Uhrzeit weiß ich nicht mehr. Und da waren halt also der Vorsitzende vom Schützenverein, der war schon nicht mehr in der Lage, ein Interview zu geben. Das hat dann sein Stellvertreter gemacht, weil der schon so betrunken war. Und der war auch nicht der Einzige, der da einen im Kahn hatte. Und da lagen halt scharfe, geladene Waffen auf dem Tisch. Selbst wenn das nur Kleinkaliber waren, was ich jetzt nicht weiß, was da zum Einsatz kommt, dann finde ich das halt unverantwortlich. Zumal da eben auch Kinder rumgesprungen sind. Und das war halt so ein Waffentisch. Der war in der Mitte von so einem Unterstand, wie so eine Gartenlaube gefühlt. Also halt wie so ein Haus ohne Wände halt, ne? Wie sagt man denn das? Ein Dach mit Balken und an Seiten war frei. Und da stand in der Mitte dieser Tisch, lagen die Knarren drauf. Und drumherum rannten die ganze Zeit irgendwelche Kinder und haben da gespielt. Und dann waren da irgendwie noch diese ganzen Betrunkenen. Die haben mich dann auch noch zu dem anderen Schießstand geführt und nochmal gezeigt und wie unglaublich stark sie auf Sicherheit achten. Aber im gleichen Moment waren da andere Typen, die haben besoffen mit einer Knarre auf diesen Holzvogel gezielt. Und auch wenn da auf dem Schießplatz dann sonst keiner rumgelaufen sind, sondern alle hinter denen standen, aber die sind trotzdem betrunken und haben eine Knarre in der Hand. Und das finde ich also bis heute sehr, sehr schwierig. Und deswegen kriege ich immer so ein bisschen, ja, Vorurteilsanfälle, wenn ich das Wort Sportschütze höre. Das ist ja wirklich schon sehr viel da passiert, dass ja, Kinder an den Waffenschrank des Vaters gegangen sind und dort Gewehr rausgeholt haben und oder der Amoklauf, der damals Oh, nee, das ist so furchtbar. Also ich finde auch, da gehören wirklich Riegel vorgeschoben. Ja, man kann andererseits nicht alles verbieten. Auch darüber habe ich mich mit Johannes unterhalten auf dem Podcamp, der auch sagte, dass man muss ja aufpassen, dass es nicht zu überreguliert wird mit allem, mit unserer Gesellschaft. Also ein bisschen Freiheit Ja, muss ja aber schon in da puncto sein. Waffen, also in puncto Waffen, da muss man schon, ich glaube schon, das ist heftig. Da geht es um Menschenleben und da sollte man schon, ach, nee. Wie kommen wir jetzt aus diesem Stimmungstief gerade wieder raus? Ich weiß es nicht. Wir hätten ja noch das Thema Peter Lustig, aber das ist ja auch so furchtbar traurig. Ja, das zieht uns auch wieder runter. Ja. Ach, das war so mein Märchenonkel, mein Erklärbär, mein, ach, der hat mich ja meine ganze Jugend begleitet und das war ja ganz außergewöhnlicher Mensch für mich. Ja, das ist, also es gab ja ziemlich viele prominente Todesfälle in diesem Jahr schon. Da waren ja auch einige dabei, wo ich so gesagt habe, ja, Mensch. Also natürlich, ne, die kennt man ja alle nicht. Man kennt immer nur die Figur, die spielen oder die sie darstellen in der Öffentlichkeit. Aber bei Peter Lustig, da muss ich sagen, da war ich das erste Mal in diesem Jahr so richtig ein bisschen angefasst, weil mit dem verbinde ich halt auch irgendwie ganz viele tolle Kindheitserinnerungen, so, weil der eine gewisse Neugier einfach geweckt hat, wie die Zusammenhänge sind von irgendwelchen naturwissenschaftlichen Sachen. Und er hat es irgendwie, auch wenn ich die Sendung mit der Maus bis heute abgöttisch liebe für ihre tollen Vereinfachungen von Zusammenhängen, Peter Lustig war einfach eine andere Kategorie und der hat es einfach anders auf den Punkt gebracht und manchmal ein bisschen kindgerechter erzählt, die Sachen. Ja, und vor allem in so kleine Geschichten verpackt. Und da konnte man ja richtig mit ihm mitwandern. Und er hat ja auch den Zuschauer direkt immer angesprochen. Er hat ja mit uns gesprochen. Das war ja auch immer so ein Running Gag, dass er dann zum Schluss immer gesagt hat, und jetzt hier abschalten, gell? Nicht mehr weiterschauen. Und mal weggehen vom Fernseher und rausgehen und solche Sachen. Und ach, das war so ein herzlicher und netter Mensch. Und ja, irgendwann muss er ja mal ein bisschen missverstanden worden sein. Ich glaube, die Sonntagsbild war das damals, die ihn ja falsch interpretiert hat, falsch wiedergegeben hat. Er muss ja mal irgendwann gesagt haben, dass er, ja, man hat ihm ausgelegt, dass er mit Kindern nicht so kann oder dass er Kinder nicht mag. Aber das war eben eine Fehlinterpretation von etwas, was er gesagt hat. Da ging es wohl um den Dreh, dass es schwierig ist, mit Kindern zu drehen, weil die eben ein bisschen anders ticken oder so. Und das hat ihm eben die Bildzeitung im Mund umgedreht. Und dann hat er so ein bisschen eine Zeit lang ein Image gehabt, dass er der böse Onkel ist. Und das fand ich unfair, denn ja, das hat so ein bisschen einen Schatten auf die ganze Sache geworfen. Das habe ich sogar als Kind damals mitgekriegt. Und ja, fand ich ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, das ist wirklich ein ganz außergewöhnlicher Mensch gewesen. Und ich habe jetzt diese Woche ein paar Videos auf YouTube nochmal angeschaut und das war wirklich klasse. Das hat Spaß gemacht. Ja, das war tatsächlich so ein wieder mal eine Sternstunde des Bildjournalismus. Der hat in diesem Interview, ich glaube, mit den Stuttgarter Nachrichten oder sowas, hat er gesagt, dass der Dreh mit Kindern anstrengender ist, weil die halt besondere Arbeitszeiten haben. Punkt eins, die dürfen nicht so lange vor der Kamera stehen. Aber er sagte, was glaube ich, der wesentliche Punkt für ihn war, dass es eben auch für die Kinder anstrengender ist, weil es eben nicht immer gleich beim ersten Mal klappt und dass Kinder es nicht immer verstehen, wenn sie jetzt den gleichen Satz 5-mal machen müssen. Und dass es dann eben, ja, beim ersten Mal war, keine Ahnung, irgendwie eine Wolke vor der Sonne und das Licht war weg und dann müssen sie es nochmal machen, aber es war ja eigentlich schon toll und dann beim 5. Mal klingen sie dann vielleicht nicht mehr ganz so fröhlich, wie sie eigentlich sollen und dann ist die Arbeitszeit vorbei und dann müssen sie es am nächsten Tag nochmal versuchen. Und das war, glaube ich, das, was er gemeint hat, so erinnere ich das zumindest und ja, die Bild hat dann halt genau das draus gemacht, was du vorhin geschildert hast. Was ich an ihm mochte, er hatte so einen feinen Humor, so was Hintergründiges. Sowohl in der Sendung, so dieses Verschmitzte, als auch in ganz vielen Interviews, die ich von ihm gesehen habe. Das war echt ein verdammt cooler Typ, glaube ich zumindest, aus daraus zu lesen. Ich kenne ihn ja nicht. Und ja, schade, sehr, sehr schade. Krebs ist ein Arsch, muss man einfach so sagen. Der wurde ja, glaube ich, jetzt in Husum beigesetzt. Hast du davon was mitbekommen? naja, Husum nicht ganz, also das ist halt so in der Nähe von Husum, das ist hier noch 10, 12 Kilometer nördlich, da hat er so einen kleinen Resthof gehabt, auf dem er lange gewohnt hat und eine Zeit lang dann auch mal nicht mehr, weil er irgendwann dann gesagt hat, er möchte lieber bei seinen Enkeln sein, die in Berlin wohnen, und da haben sie also versucht, das Ding zu verkaufen und haben sich in Berlin eine kleine Wohnung genommen, er und seine Frau. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob der Verkauf des Hauses nicht geklappt hat oder ob sie das Angebot schlussendlich zurückgezogen haben, weil sie dann doch so ein bisschen zu doll verliebt waren in das Haus. Auf jeden Fall sind sie dann wieder zurückgezogen. Und ich weiß, ich vergesse immer, in welchen Ort ganz genau. Aber da ist er wohl auch gestorben im Kreis der Familie. Hast du den Nachfolger, diesen, wie hieß er denn, Hammelsfahr? Güde Hammelsfahr war das, glaube ich. Hast du den dann auch noch angeschaut oder warst du dann schon aus dem Alter raus? Das war schon nach meiner Zeit. Den habe ich nicht mehr, also ich habe wahrgenommen, dass es einen Nachfolger gibt. Ich habe aber da gar nicht mehr reingeguckt, weil ich, ja, weiß ich nicht, also vielleicht auch ein bisschen oberflächlich. Der Typ ist mir, war mir einfach zu jung und zu aufgedreht, und das war halt irgendwie nicht mehr meine Version von Peter Lustig. Also ich habe neulich auch mal wieder irgendwann Sesamstraße geguckt, und es ist alles nicht mehr das, wie ich Sesamstraße in Erinnerung habe. Und ich ertrage das nicht, das zu gucken, weil das nicht, das ist mir zu doof. So, das war früher irgendwie ein bisschen ernsthafter, in Anführungszeichen. Also, dass die Figuren zum Beispiel wussten, dass sie im Studio sind und dass sie dann in die Blue Box gegangen sind und in der Regie Bescheid gesagt haben, dass sie jetzt gerne ein bisschen Wasser hätten, damit sie auf ihrer schönen Insel sein können. Und das hast du ja heute alles gar nicht mehr. Und so ähnlich ging mir das mit Peter Lustig, beziehungsweise seinem Nachfolger. Ich weiß nicht, wie heißt er denn da in der Rolle? Irgendwas mit Fuchs? Fuchs, ja. Aber ja. Ich weiß jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Das habe ich von vornherein boykottiert, abgesehen davon, dass ich dann auch wirklich aus dem Löwenzahnalter raus war. Ja, ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass ab 2006, glaube ich, der Nachfolger dann den Wagen übernommen hat, den wunderschönen blauen Bauwagen. Ich habe dann irgendwann vor ein paar Jahren mal durch Zufall, 2, 3 Jahre ist das her, habe ich dann gesehen, dass es dann einen Nachfolger gibt. Habe da mal reingeschaut und fand eigentlich die Ähnlichkeit mit Peter Lustig schon frappierend. Also ein verjüngter Peter Lustig. Also ich hatte eher das Gefühl, dass sie sich sogar sehr ähnlich sind von der Sprachweise, von so, wie er seine Sätze so geformt hat und wie er das Ganze aufgebaut hat, die sind schon sehr ähnlich. Aber er konnte ihn halt nicht ersetzen, diesen Mann in blauer Latzhose und mit seiner Nickelbrille. Das war ja wirklich einmalig. Tja, so ist es. Wieder ein guter gegangen. Jo, ich habe noch eine Geschichte mitgebracht, die ich erst heute aufgeschnappt habe. Die ist zwar im Februar bereits öffentlich geworden, aber wie erzähle ich das jetzt? Wir haben hier im Allgäu ein wunderschönes Kleinod, muss ich sagen. Das ist ein Kutschenmuseum, das gibt es in Hinterstein in der Nähe von Hindelang. Und das hat ein Privatmann in den letzten 32 Jahren für sich aufgebaut. Das Museum ist kostenlos, da muss man keinen Eintritt bezahlen. Der hatte damals, dieser Mann, wie heißt er nochmal, Martin Weber, der hat damals eine Scheune gehabt und da hat er eine alte Kutsche gelagert gehabt und hat sich dann irgendwann gedacht, das könnte er ja den Leuten zeigen, und hat aber nicht nur die Kutsche ausgestellt oder die Kutschen, die er sich da angesammelt hatte, dann hat die auch wunderbar verziert. Er hat also in die Kutsche hinein ein Hochzeitspärchen gesetzt und hat Pferde vorgespannt, und also keine echten Pferde natürlich, sondern ausgestopfte, hat irgendwelche Sachen an der Wand angebracht, dass es so aussah, als würde das Hochzeitspärchen durch einen verschneiten Wald fahren. Und das ist dann nach und nach gewachsen, und aus zwei Holzschobern wurden dann nach und nach 5. Also er hat dann noch 3 Räume angebaut, und das hat sich wirklich wunderbar entwickelt. Das war immer ein Geheimtipp. Jeder wusste zwar, da hinten in Hinterstein muss es so etwas geben, aber ich war noch nie da, hieß es immer. Und dann kam irgendwann dieser, wie heißt der, Franz Gernstle. Ich weiß nicht, ob ihr das oben auch kennt, Gernstle unterwegs. Nö. Der hat dann immer so Fahrten gemacht mit seinem VW-Bus und seinem Kameramann und seinem Tontechniker und hat die Leute mal gefragt, was kann man denn hier Besonderes anschauen? Und der war irgendwann im Allgäu. Und da haben die gesagt, fahr mal hinten hin zu diesem Museum, das ist wirklich einzigartig. Und der hat das dann eigentlich zum ersten Mal so in die Öffentlichkeit gebracht Und ab dem Zeitpunkt kamen immer wieder Fernsehteams und haben das gefilmt. Und mittlerweile landete dann dieses Museum auch in diversen Reiseführern. So, und jetzt komme ich zum Punkt. Das Ganze musste jetzt geschlossen werden, weil es nämlich nicht mehr die Auflagen für die Feuersicherung erfüllt hat. Ach nö. Und jetzt ist guter Rat teuer. Das ganze Ding müsste umgebaut werden. Und der Martin Weber sagt natürlich auch, das Ding ist über 32 Jahre nach und nach gewachsen. Und jetzt das ganze Umbauen und irgendwelche Zwischenwände einziehen oder sonst irgendwas. Erstens hat er nicht das Geld dafür, das könnte er aber auftreiben. Ich bin mir sicher, da würden sich ganz viele Leute finden, die dafür spenden. Aber er sagt dann halt auch, das ist gewachsen so in meinem Herzen und in der Öffentlichkeit und jetzt das Ganze umbauen und das möchte er eigentlich gar nicht. Das würde dem Ganzen widersprechen. Und wer das Ding wirklich da hinten mal gesehen hat, in diesem Tal, wirklich traumhafte Lage. Und ich werde nachher noch ein paar Bilder verlinken zur Allgäuer Zeitung. Das ist wirklich ein Traummuseum und ich finde es halt auch so toll, dass er es damals und bis heute kostenlos gehalten hat. Und wenn man dort eintaucht, man betritt schon diesen Garten, diesen verwunschenen, da steht ein kleines Pavillon. Wenn du dich in das Pavillon reinsetzt und die Leute laufen an dir vorbei, du siehst sie, aber sie sehen dich nicht, obwohl sie dich genau anschauen. Also das ist so verwunschen und so verwinkelt und wunderschön angelegt. Und dann betritt man eben den ersten Schuppen und man taucht in eine Glitzerwelt ein. Überall reflektieren irgendwelche Spiegelchen und es spielt ganz leise Musik im Hintergrund und du tauchst wirklich in eine Zauberwelt ein. Und dass das Ding jetzt nicht mehr existieren soll, das finde ich eigentlich, also das finde ich furchtbar. Du erzählst das auch ganz toll gerade. Also das, ich kann mir das richtig schön vorstellen, wie das da ungefähr aussehen muss. Das ist super. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hängt auch irgendwie das Herz so wahnsinnig dran. Und als ich das jetzt erst mitgekriegt habe, dass es bereits ein Monat alt ist, dass es geschlossen ist, das hat mich ja heute richtig den Boden unter die Füße weggezogen, weil das ist wirklich so ein fantastischer Ort. Wenn man da reingegangen ist, du hast auch kein Wort mehr geredet. Du hast dich gar nicht mehr getraut, einen Mucks zu machen und hast das alles auf dich wirken lassen. Es ist wirklich ein traumhafter Ort. Und dass das jetzt weg sein soll, das macht mich richtig traurig, muss ich sagen. Ja, die Auflagen, gell? Er hat zwar viel dazu beigetragen, er hat also jetzt diverse Türen eingebaut, die dann, dass die Leute auf direkten Wege dann raus können, falls da irgendwas brennt oder so. Hat auch über Feuerlöscher angebracht, aber diese Auflagen scheint nicht zu reichen, um das Ganze erhalten zu können. Schon wieder so ein trauriges Ergebnis am Ende, ne? Das ist ja. Heute läuft's bei uns. Ja, richtig, gell? Also das ist aber, sowas finde ich immer wahnsinnig schade, wenn sowas passiert. Also vor allem denkt man ja dann auch so als Laie, naja, können die da nicht doch noch ein Auge zudrücken bei sowas? Also finde ich immer, ist halt so schade. Aber wenn dann was passiert, gell, dann ist das Geschrei auch wieder groß. Ja, klar. Naja. Ja. Was haben wir noch? Mut zum Denglisch hast du noch aufgeschrieben in die Themenliste. Lass das bitte was Fröhliches sein. Ja, das ist sogar sehr lustig. Hast du es nicht mitgekriegt? Nee. Ein Memminger, ein gebürtiger Memminger, der inzwischen, glaube ich, in München wohnt und dort auch arbeitet, hat für Aufsehen gesorgt, als er den Facebook-Chef Mark Zuckerberg interviewt hat. Mark Zuckerberg, der war ja jetzt vor kurzem in Berlin und da hat er 1400 Menschen eingeladen zu sich in so einer Halle und man konnte ihm Fragen stellen. Und da hat der besagte Memminger, Heiko Deubner, sich zu Wort gemeldet gleich am Anfang und hat dann in einem sehr, sagen wir mal, einfachen Englisch seine Fragen gestellt. Und das war so à la, wer war das damals? Günther Oettinger, glaube ich. Und Dr. Gerd Müller war, glaube ich, auch so ein Kandidat, die also bewiesen haben, dass sie des Englischen nicht so mächtig sind. Und dieser Herr Deubner eben auch. Und das ging jetzt durch ein YouTube-Video war es, ging das einmal ganz durch Deutschland. Und das haben auch schon ganz schön viele gesehen. Und jetzt haben, wie heißen die Jungen? Ich sage immer Joko und Ono. Joko und Klaas, ja. Die haben das Thema jetzt aufgenommen und haben diesen Kandidaten da im Zirkus Halligalli einen Preis verliehen, der nicht ganz ernst gemeint ist. Und der Herr Däubner hat gesagt, er wird jetzt diesen Preis auch gerne annehmen. Und das hat er mit einem Augenzwinkern gemacht, denn er hat sich dort auf dieser Facebook-Konferenz, er hat sich selber auch ein bisschen auf die Schippe genommen und hat halt gemerkt, dass sein Englisch nicht so gut ist, total mutig und hat eben seine Frage trotzdem angebracht, weil er es halt unbedingt wissen wollte. Ja, finde ich total gut. Also erstmal erfordert das ja schon ein gewisses Maß an Cojones, sich vor 1500 Leute zu stellen und zu sagen, hier Mark Zuckerberg, ich habe da mal eine Frage. Das muss man ja alleine schon würdigen. Und am Ende ist auch wichtig, hat er denn eine Antwort bekommen? Also haben die zwei sich verstanden? Ist das irgendwie, gab es da eine Kommunikation? Der Facebook-Boss nahm die ganze Situation dann ziemlich gelassen und hat die Frage dann mit einem kurzen und knappen Ja beantwortet, hat aber dabei gelacht. Naja, okay, gut. Also dann hat es ja funktioniert. So, und dann finde ich das völlig in Ordnung, beziehungsweise ich finde es dann halt eher blöd, wenn der arme Kerl wenn der dann so verhunepiepelt wird. Also gut, kann man machen. Ja, mein Gott, Satire darf alles. Aber ich finde es eigentlich gerade ziemlich beeindruckend, dass der sich überhaupt dahingestellt hat dann. Vor allem, wenn er wusste es ja vorher, dass sein Englisch jetzt nicht so auf dem Top-Niveau war. Ja, wobei ich, wenn ich so ein bisschen den Bericht zwischen den Zeilen gelesen habe, fand ich schon etwas seltsam. Denn der Däubner, der war nicht das erste Mal im Fernsehen. Er war schon vor ein paar Jahren mal bei Deutschland sucht den Superstar. Und das ging wohl aus einer Wette mit einem Freund heraus, der dann gesagt hat, du traust dich ja sowieso nicht, dich da zu melden. Und er hat es dann doch gemacht. Ach so. Und er hat wohl auch in diversen Sendungen als Kleidendarsteller gedient, nämlich zum Beispiel bei K11, Kommissar im Einsatz und im Namen der Gerechtigkeit auf Sat.1. Und das finde ich dann schon wieder spannend, weil ich mir natürlich frage, was sitzen denn da für Laienschauspieler im Publikum bei einer Facebook-Party? Könnte es vielleicht sein, dass da ein paar Statisten bestellt wurden oder wie läuft sowas ab? Ich weiß es nicht. Ja gut, also auch der hat ja ein Privatleben. Also das ist ja, glaube ich nicht, dass sie da jetzt irgendwelche Jubelperser hinsetzen. Ich weiß nicht. Ich habe schon die eine oder andere Show mal angeschaut und ganze Gedöns, was da am Anfang veranstaltet wird mit Applaus einspielen und solche Sachen, das lässt mich manchmal doch ziemlich zweifeln an solche Shows. Ja, aber das war jetzt keine, also das, da musst du ja schon unterscheiden zwischen einer Fernsehshow, wo es irgendwie darum geht, dass die Leute halt möglichst ausflippen. Sowas habe ich auch schon gesehen, irgendwie so eine Aufzeichnung für irgendeinen, ich glaube, es war X-Factor oder sowas, wo ich dann auch da als Klatschvieh im Publikum mitsaß. Aber das ist ja am Ende, also diese Facebook-Veranstaltung, das war jetzt nicht irgendwie so ein Riesen-Event, sondern das war, also ja klar, Riesen-Event, aber halt nicht primär fürs Fernsehen, sondern es war ja da so eine Facebook-Veranstaltung. Also ich. Ja, wobei ich auch glaube, dass der seine Hallen auch so vollkriegt, wenn jemand hört, Mark Zuckerberg ist da, dann gehen die Leute natürlich auch dahin. Also ich glaube jetzt nicht, dass da noch die Halle gefüllt werden muss mit irgendwelchen Statisten. Aber es kam mir schon ein bisschen komisch vor. Naja, gut, also vielleicht war es nochmal irgendwie so ein Stunt von ihm, ne? Das ist so ähnlich wie beim Supertalent, dass er sich halt dann da hinstellt und mit jemandem um eine Kiste Bier gewettet hat, ja, ich stelle auch eine Frage und ich mach's halt in einem lächerlichen Englisch. Ja, kann ja sein, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie von jemand anderem geplant gewesen war, als möglicherweise von ihm. Okay, wir werden auf jeden Fall das Video mal verlinken. Ich glaube, das war auch in der Augsburger Allgemeinen drin und die haben da auch dieses Video gepostet. Und da können sich dann unsere Hörerinnen und Hörer auch eine eigene Meinung bilden und das mal anschauen, wenn sie es noch nicht gesehen haben. Ja, und so wie du es beschreibst, gibt es da ja höchstens 5, die es noch nicht gesehen haben. Unter anderem du. Ja, bitte. Da haben wir schon einen. Dann sind es noch 4. Oh, das lohnt sich doch gar nicht mehr, das einzubinden. Aber du hast auch keine Zeit gehabt. Du bist ja umgezogen. Oder hast du immer noch kein Internet und konntest deswegen nicht gucken? Ja, also wenn ich kein Internet hätte, dann würden wir jetzt nicht miteinander sprechen. Ah, ja. Da war ja was. Nein, das ist also im Augenblick, also wir sind eigentlich jetzt soweit durch. Wir haben jetzt unsere Einweihungsparty kurz bevorstehen Und es sind jetzt nur noch höchstens 10 Kartons Maximum, die ausgepackt werden müssen mit dem widerlichen, furchtbaren Kleinkram, den man eigentlich auch einfach so in die Mülltonne schütten könnte. Aber an für sich braucht man den ja dann doch irgendwie, zumindest in Teilen. Es ist aus der Haut fahren. Also den Karton mit der Schokolade ist wahrscheinlich als erstes ausgepackt worden. Na bitte, der ist auch schon wieder leer. Aber sonst läuft alles gut. Du weißt inzwischen den Unterschied zwischen der grünen und der blauen Tonne. Ja, das war sehr irritierend. Also ich habe bisher immer nur in Städten gewohnt, wo die Papiertonne blau war. Das kenne ich von Kindheit an. Papiertonne blau. Und jetzt komme ich nach Husum und dann ist die Papiertonne grün. So wie immer die Biotonne war. Obwohl die war auch häufig braun, aber meistens grün. Und jetzt stehe ich hier und habe halt, hätte halt beim ersten Mal dann fast verpasst, die Mülltonne rauszustellen, als die Papiermülltonne eben abgeholt werden musste, weil ich irgendwie dachte, ja gut, jetzt ist Papier dran, dann kann es ja die grüne nicht sein. Aber zum Glück hat mein Nachbar nochmal geklingelt abends und hat gesagt, denken Sie dran, morgen ist Papiermüll dran. Ich sage, ja, genau. Aber... So. Das hattest du letztes Mal erzählt, deswegen habe ich dich jetzt ein bisschen aufgezogen. Mich wundert es allerdings, dass ihr Papiertonnen habt, weil das haben wir hier unten nicht. Wir bringen unser Papier zu Containern, die zentral irgendwo im Dorf stehen. Und auch unser Glas wird da reingeschmissen. Und was wird noch? Folie glaube ich nicht. Das müssen wir wieder zum Wertstoffhof bringen. Nein, ja doch, genau. Wir haben gelbe Säcke kriegen wir und dort tun wir so Plastiksachen, Plastiktüten rein. Und die müssen wir zum Wertstoffhof bringen. Und das Papier kommt in die Container, die am Straßenrand stehen. Und die Biotonne ist bei uns braun und die normale Tonne ist bei uns schwarz. Also bei uns musst du Müllentsorgung studiert haben, damit du das durchblickst. Aber irgendjemand holt auch irgendwas bei euch ab. Also ihr müsst nicht alles irgendwo hinfahren. Der normale Müll und der Biomüll werden abgeholt. Und wir können uns entscheiden, ob wir den Biomüll in die Tonne tun oder ob wir uns einen Komposthaufen anlegen. Und wir haben uns da entschieden, die braune Tonne zu nehmen und die wird auch abgeholt. Im Sommer, glaube ich, jede Woche und im Winter alle 2 Wochen. Und das ist auch in Ordnung, ja, das geht. Aber wie gesagt, wir haben diese Containerplätze, die so am Straßenrand stehen, wo man dann wieder das Papier reintun kann. Und wenn wir dann solche Sachen wie Altöl haben oder diese Folie, dann müssen wir noch zum Wertstoffhof und der hat bei uns im Dorf zum Beispiel 2-mal in der Woche auf. Und da müssen wir dann halt gezielt hinfahren und das Zeug dort entsorgen. Aber auch mit den gelben Säcken, also das ist ja, also das ist bei uns etwas, das wirklich in der normalen Müllabfuhr mit drin ist. Das, was in den gelben Sack rein muss, das schmeißt ihr in den normalen Müll oder macht ihr das in die gelben Säcke und die gelben Säcke werden auch abgeholt? Letzteres. Also jetzt in Husum haben wir sogar eine gelbe Tonne, die ich viel, viel angenehmer finde. Aber das kommt da einfach, da gibt es eine spezielle Tonne und die wird dann einmal im Monat oder einmal in der Woche, je nachdem, wie man es halt bezahlt, wird die an die Straße gestellt und wird dann ganz normal abgeholt. Also wir fahren nur in Ausnahmefällen wirklich zum Wertstoffhof. Okay, nee, wir bringen die zum Wertstoffhof, die gelbe Tüte. Was bei uns ab und zu mal ist, dass irgendwelche Leute... Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das sind dann wahrscheinlich so Privatunternehmen. Die stellen dann so einen Wäschekorb vor die Tür und da kannst du dann dein Papier reinwerfen. Was albern ist, weil wir so viel Papier wir lesen ja Tageszeitungen und da sammelt sich dann doch einiges an. Und die kommen vielleicht alle 2 Monate und wollen dann ihr Papier einsammeln und dafür kriegen die ja dann auch Geld. Und das ist immer, das passt ja gar nicht rein in diesen Wäschekorb. Das ist Quatsch. Also auch das Papier bringen wir zum Wertstoffhof oder zu diesen Containern. Und was bringen sie noch ab und zu? Ach so, Altkleider und sowas, das gibt's ab und zu eine Sammlung. Ja. Aber also das finde ich jetzt ja wahnsinnig spannend. Also das, weil also ich überlege gerade, was wir zum Wertstoffhof fahren, das sind Elektrogeräte, das sind natürlich so Sachen wie Farben. Das ist alles, was nicht in die Mülltonne passt, also Sperrmüll im Wesentlichen, Elektrogeräte habe ich glaube ich schon gesagt, und Bauschutt. Und in manchen Gemeinden kannst du auch deinen Grünschnitt noch irgendwie dann abgeben auf speziellen Wertstoffhöfen dann aber, die das eben annehmen dürfen. Aber alles andere wird eigentlich abgeholt. Ja, Heckenschnitt und sowas müssen wir dann auch zum Wertstoffhof bringen. Das ist dann zu viel für die Biotonne und das müssen wir dann separat wegbringen. Das mochte ich ja an Dithmarschen, an der Gegend, wo wir früher gewohnt haben. Da konnte man im Supermarkt so einen Sack kaufen aus so verstärktem Papier, so eine Mischung aus Papier und Pappe. Da passen 60 Liter Grünschnitt rein und zum Beispiel eben eine eine Ladung Rasenschnitt. Das kannst du da reintun, knotest das oben zu und stellst es einfach beim nächsten Abfuhrtermin neben die Biotonne. Und dann wurde das mitgenommen, weil du mit dem Kaufpreis der Tüte schon gleich auch die Abfuhrgebühr bezahlt hast. Als extra quasi, weil du ja mehr hinstellst. Fand ich total großartig. Das ist auch eine coole Lösung, ja. Gibt's aber meines Wissens sonst nirgends. Ja, das ist aber von Region zu Region auch unterschiedlich. Wenn ich immer denke, wenn wir Urlaub machen mit unserem Wohnwagen und irgendwo auf dem Campingplatz drauf fahren, eine der ersten Fragen ist dann, wie wird hier getrennt? Das ist ja auch auf jedem Campingplatz anders. Mhm. Ja, das ist halt auch so eine, also das ist von Bundesland zu Bundesland und mitunter sogar von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich, wie mit dem Müll verfahren wird. Hast du eine gelbe Tonne, hast du gelbe Säcke, offenbar musst du sie selber wegfahren oder wird das für dich erledigt, ist dann nochmal eine neue Dimension. Ich weiß, dass bei meinen Eltern zum Beispiel das Thema gelbe Säcke überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, weil der Kreis irgendwann gesagt hat, wir steigen aus dem dualen System aus und bauen unsere eigene Müllsortieranlage, die kann das besser als die Typen vom gelben Sack, was auch für Kritik gesorgt hat andererseits, weil man ja für den grünen Punkt, also dieses ganze gelbe Sacksystem, zahlt man ja ein bisschen was extra, den Entsorgungspfennig oder wie sie es damals genannt haben. Und jetzt leben die halt in einem Landkreis, wo dieses System im Prinzip nicht mehr da ist, wo es das fast nicht mehr gibt. Sie bezahlen aber natürlich diesen extra Pfennig oder wie viel es damals war, für die Entsorgung dieser gelben Sackprodukte. Mhm. Komisch, dass das nicht einheitlich geregelt ist. Das finde ich schon seltsam. Dann wird doch sonst mal alles geregelt. Ja, das ist ja aber der Föderalismus, den wir haben. Mhm. Und sonst hätten ja die Landesparlamente überhaupt gar nichts mehr zu tun. Ja, genau. Schafft Arbeitsplätze. Genau. Ja, wir haben auch dieses Mal wieder Kommentare gekriegt und das Besondere dieses Mal, wir haben sogar mal einen Audiokommentar bekommen. Genau, den haben wir hier und zwar von Christian alias Oboman. Hallo Dotti, hallo Jörn. Wollte mich ganz kurz melden. Ich habe euer letztes Nord-Süd-Gefälle gehört und zwar weder Nord noch Süd, sondern sehr weit oben, 8000 Meter Höhe, irgendwo zwischen Berlin und München, habe ich euren Podcast im Ohr gehabt, habe den wieder mal sehr angenehm empfunden, sehr unterhaltsam. Und dann kam eine Stelle, und deswegen melde ich mich kurz, wie man selber so falsch hören kann, ist faszinierend. Innerhalb von Zehntelsekunden die Gedanken ganz woanders hingehen. Ihr wart bei den Telefonstreichen. Jörn hat erzählt, wie irgendwelche Reporter eben so getan hatten, als ob sie in so einen Altkleidercontainer reingeplumpst wären und da war auch noch ein zweiter drin gesessen. Die Geschichte hat erzählt und dann kommt die Stelle, wo Dotti sagt, ich glaube, ich wäre auch reingefallen. Und ich denke, wieso denkt sie, sie würde jetzt auch in so einen Altkleidercontainer reinfallen? Das kann doch nicht sein. Natürlich dann sofort gesagt, sie meinte, sie wäre dann vielleicht auf den Streich reingefallen. Ich war aber in meinem geistigen Auge, sorry Dotti, dabei, dachte, das gibt's doch nicht. Sie würde auch in so einen Altkleidercontainer reinfallen. Ja, also was, dann habe ich gemerkt, Mensch, er hat es ja sofort richtig gestellt und trotzdem hat man Zeit, darüber nachzudenken, über so eine komische Geschichte. Ja, das wollte ich eigentlich euch nur erzählen. Jetzt dürft ihr wieder weiter reden und weiter aufnehmen. Freue mich auf eure nächste Folge. Liebe Grüße, der Oboman, der Christian. Ciao, servus. Großartiger Kommentar, vielen Dank an der Stelle und fantastischer Gedanke ja auch, das wäre mir nie in Sinn gekommen, aber ja klar, die Formulierung legt das natürlich nahe. Ja, mir ist das auch gar nicht aufgefallen in dem Moment, als ich es gesagt habe, aber gut, ich höre mir manchmal sowieso selber nicht beim Reden zu, also das kann durchaus sein. Sehr schön, Dankeschön. Vor allem beachtenswert finde ich, dass der Christian uns in 8000 Meter Höhe gehört hat, das ist glaube ich Rekord. Würde ich auch sagen, ja. Schön. Ja, wir haben noch einen zweiten Kommentar gekriegt, aber das weißt du, glaube ich, oder? Genau, das kam als Twitter-DM, also als Direktnachricht von Christoph, der nochmal darauf hingewiesen hat, dass man bei der 110 immer anrufen kann, wenn man was Verdächtiges beobachtet, dass die Mitarbeiter dort die Anrufe immer sehr ernst nehmen und dass eben für Rückfragen auch immer die Personalien aufgenommen werden, das eben auch, um Missbrauch zu vermeiden, und das vielleicht dann auch als vertrauensbildende Maßnahme in die Polizei für dich. Genau. Ich habe mir dann hinterher auch ein bisschen, als ich das nochmal angehört habe, habe ich gedacht, oh meh, was hast du denn da erzählt? Du wählst die 112, um die Polizei zu erreichen oder was? Da habe ich auch ein bisschen auf der Leitung gestanden und hinterher habe ich mir dann schon gedacht, na klar, du weißt doch, wen du anrufen musst, wenn sowas eintritt. Ja, weiß nicht. Ehrlich gesagt, ach, das ist so erschüttert, also da braucht es noch ein bisschen mehr, um das Vertrauen wieder zu gewinnen. Das andererseits kann man ja aber auch einfach mal das Gute sehen und sagen, zum Glück hast du einfach nicht so häufig den Bedarf, die Polizei anzurufen. Da könnte ich dir Geschichten erzählen. Da gibt es ganze Bücher drüber, diese verdammten Allgäu-Krimis, ja, das sind alle von dir. Statt die Polizei zu rufen, verarbeitet sie es in einer Geschichte, in einer fiktiven Story, unter Pseudonym. Jetzt wissen wir es endlich. Du lach nicht. Ich habe wirklich mal mit einem Buch angefangen. 90 Seiten habe ich hingekriegt. Aber echt? Dann krass. Ich wieder aufgehört. Warum? Ja, echt. Weil mir kein Plot eingefallen ist. Ach, ja. Ich wusste gar nicht, wohin mit der Geschichte, aber die war sensationell. Das ging um eine Erfindung, die für die Autoindustrie sehr wichtig ist. Und da ging es dann auch darum, dass einer verschwinden musste, weil Leute hinter ihm her waren, die eben diese Erfindung haben wollten und verhindern wollten, weil das ja in der Industrie zu viel Geld gekostet hätte. Und ja, ich war gut, echt, aber wie gesagt, ist nie was draus geworden. Verdammt, das ist wirklich schade, weil der Anfang, also die Idee klingt total großartig. Ja. Spielt auch im Allgäu und am Gardasee. Das war dann auch nochmal Potenzial für eine richtige tolle Story. Ja, na klar. Vor allen Dingen auch so viel besser als das, was mir bisher an Kriminalgeschichte eingefallen ist. Ich habe ja auch mal drüber nachgedacht, einen Krimi zu schreiben. Ich hatte auch schon einen Titel und den finde ich nach wie vor immer noch großartig. Endstation Hauptbahnhof ist der Titel. Und was ich darüber hinaus hatte, war eine Figur, die so ein furchtbarer Misanthrop war, dass sie nie ihre Wohnung verlässt, dass sie also alles im Internet bestellt und wenn irgendwie, was weiß ich, Pizzaboten finden das Geld immer unter der Fußmatte und müssen dann die Pizza liegen lassen. Und lauter solche Sachen hatte ich mir schon ausgedacht für diese Figur, immer mehr Marotten und sowas entdeckt, und bis dann irgendwann meine Frau darauf hinwies, dass wenn der Typ immer nur zu Hause sitzt, dass er ja dann überhaupt gar nicht interagieren kann mit irgendwelchen anderen Figuren. Und wie soll es ihm denn dann möglich sein, irgendeinen Fall zu lösen oder irgendwas weiterzuleiten? Also, dass diese Figur halt total nutzlos wäre für die Geschichte. Und daran ist es dann im Wesentlichen bei mir gescheitert. Aber Endstation Hauptbahnhof, der Titel. Nein, das finde ich jetzt echt spannend. Das gibt doch so, das bietet doch so viel Ideen und Potenzial. Das ist ja irre. Das musst du weiterverfolgen. Das klingt doch klasse. Naja, aber trotzdem, die Idee ist ja, also der Gedanke ist ja nicht falsch. Was soll der denn machen? Dann beobachtet er was und denkt sich halt so, ja gut, das geht mir nichts an. Ich muss jetzt hier die Vorhänge wieder zuziehen. Ach so, der hat es aus seinem Fenster heraus gesehen und dann... Keine Ahnung, so weit war ich ja noch nicht. Ich war ja noch dabei, die Figuren zu entwickeln. Und wie hat er sein Geld verdient? Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich irgendwas, das er von zu Hause machen kann. Das ist ja alles noch, das war ja im sehr frühen Stadium alles sehr schnell zu Ende. Vielleicht musste der auch gar kein Geld verdienen, weil er irgendwie mal bei einem Online-Lotto gewonnen hat. Oder der ist vielleicht der Erste, der auf die E-Mail vom nigerianischen Bankpräsidenten geantwortet hat und der hat wirklich die 20 Milliarden bekommen. Weißt was, wir verdienen jetzt nicht mehr unser Geld mit Podcasting, sondern mit Bücherschreiben. Bitte. So, Weltidee, würde ich mal an der Stelle sagen. Gut, ja, so machen wir es. Genau. Ja. Wir wollen einen neuen Twitter-Follower nicht unter den Tisch fallen lassen. Und das ist nämlich der Michael Kopp, den möchten wir noch herzlich begrüßen. Herzlich willkommen. Okay, sonst würde ich sagen, wir haben alles durch, oder? Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Gut, dann treffen wir uns wieder nächsten Monat am 15. Um 12. Tschüss. Servus.